1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sina und Sina ist 28. Hallo Sina. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Es geht um das Thema sexuellen Missbrauch, der bei mir stattgefunden hat in der Kindheit. Und als ich 17 Jahre alt war, wurde ich dann noch von einem fremden Menschen vergewaltigt. Wie alt warst du, als das als Kind passiert ist? Das ist ein Zeitraum zwischen 10 und 14 Jahren gewesen. Also es war mehrmals. Also mal war ein Jahr dazwischen und ja. Wer war der Täter? Mein Onkel. Wie ist das passiert und wo ist das passiert? Das erste Mal, das war in einer Ferienwohnung. Das war Ostern gewesen. Das waren halt mit Familie und Verwandtschaft halt. Mhm. Und auch später bei sich in der Wohnung, aber auch bei uns zu Hause, wenn logischerweise keiner da war. Hast du bei deinen Eltern eine Andeutung gemacht? Ja, die wussten es dann auch, ungefähr 2 Jahre danach, also ungefähr als ich 12 war, haben mit ihm geredet, aber das war es dann aber auch schon. Moment mal, dieser Missbrauch hat stattgefunden zwischen deinem 10. und 14. Lebensjahr. Ja. Und als du 12 warst, wussten die Eltern das? Ja. Woher wussten sie es? In der Verzweiflung meinem Onkel einen Brief geschrieben, habe mir vorher Notizen gemacht und die hatte ich in meiner Hosentasche und meine Mutter hat diesen Zettel gefunden, weil sie das halt waschen wollte, diese Hose. Und das war eindeutig, daraus konnte man das erkennen? Ja. Hat sie also dich dann... Sie hat mich darauf angesprochen, sie wusste nun nicht, wer es von der Verwandtschaft ist, aber dass es jemand ist, das wusste sie. Ja, dann hat sie dich angesprochen, hast du dann gesagt, ja, es ist so und das ist der Onkel. Und die hat nichts unternommen? Die haben nichts unternommen? So ist es. Es ging dann noch 2 Jahre weiter? Richtig. Ich bin fassungslos. Ja. Wie erklärst du dir das, dass deine Eltern dich haben weiter ins Messer laufen lassen? Ich weiß es nicht. Ich kann es, ich habe auch nie darüber gesprochen. Ich habe... Lass mich kurz fragen. Haben die Eltern dir das denn geglaubt? Ja, also mein Vater, der hatte dann mit meinem Onkel gesprochen, sprich, das ist ja sein Bruder. Mhm. Ich selbst war nicht dabei, also ich glaube schon mein Vater, er lebt ja nicht mehr, dass die diese Unterhaltung hatten. Mhm. Ja. Also entscheidend ist für mich die Antwort, du sagst, deine Eltern haben dir das geglaubt. Ja. Und dennoch haben sie nichts unternommen. So ist es. Was waren das denn für Scheißeltern? Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht mehr gesagt habe, dass es weiterging. Ja, man war irgendwie offensichtlich, also vom Verhalten, ich bin ja immer mehr zurück, also mich selbst hineingekehrt, beziehungsweise wurde immer stiller auch. Ich war eigentlich so... Aber die haben dich dann nicht gefragt später, hat er es nochmal gemacht? Ja, so ist, ja, doch, haben sie schon und ich habe so rumgedruckst, also ich habe nie ein Ja oder ein Nein gegeben. Verstehe. Ein feiner Beobachter hätte sofort sehen können, das Mädchen ist weiter in Angst. Richtig. Eigentlich hätten die Eltern, auch wenn es der eigene Bruder war, den Bruder anzeigen müssen. So wäre der richtige Weg gewesen. So ist es. Dann kam es in all diesem, in dieser Misere und in dem Unglück auch noch, als du 17 Jahre alt warst, zu einer Vergewaltigung. Ja. Von wem? Das war ein Fremder. Also ich war gerade in der Ausbildung. Das war abends. Ich bin Ja, das, ich hätte mit dem Bus fahren können, aber ich musste halt so lange warten. Da dachte ich, okay, dieses Stück, das kann ich da auch alleine gehen. War auch beleuchtet, aber halt nicht so. Und ich habe das Fahrzeug schon gesehen, bin auch schon auf die Straßen, auf die andere Straßenseite gegangen. Und das war dann ein Fremder? Richtig. So ein Fremder. Ist dieser Mann gefasst worden? Nee, ich habe ihn aber angezeigt. Also 2 Tage später habe ich dann auch mich anvertraut an meine Schwester und daraufhin an dem gleichen Tag, also sprich 2 Tage später, bin ich dann auch zur Polizei. Aber man hat ihn nie gefunden? Richtig, nach einem halben Jahr hat man es eingestellt. Wie lange hast du eigentlich bis zu welchem Lebensjahr bei deinen Eltern noch gewohnt? Eigentlich sehr lange und dann ungefähr als ich 18 war, lebte ich allein, aber nur für ein halbes Jahr. Und als ich dann, also 2003 genau, ist mein Vater sehr krank geworden. Er war selbstständig und dadurch bin ich dann nach Ostwestfalen wiedergezogen. Und also dorthin, wo deine Eltern leben? Meine Mutter, also mein Vater lebte genau in Ostwestfalen. Mhm. Meine Mutter, die ist im Ruhrgebiet. Und ich war eine Zeit lang im Ruhrgebiet, wohnte auch in der Nähe meiner Mutter. Und dann ist das mit meinem Vater passiert und dann bin ich halt nach Ostwestfalen und ja, bis zu seinem Tode dann. Also der Vater ist verstorben. Ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Nicht gut. Mhm. Sehr schlecht. Hat das damit zu tun? Nicht nur, nein. Also die ganzen Verhältnisse sind zerrüttet. Ja. Bist du das einzige Kind? Nein. Ich habe noch 3 Schwestern. Sind die Schwestern auch betroffen? Nein. Nein. Da bist du sicher? Ja. Mit denen hast du gesprochen? Nein, aber beziehungsweise die anderen sind etwas älter, 13 und 16 Jahre älter. Mhm. Die andere ist 1,5 Jahre jünger. Da habe ich auch mit der auch gesprochen und sie hat es auch verneint, da war auch nie was und sie ist, was das sexuell angeht, also auch ganz in Anführungsstrichen gesund. Mhm. Jetzt bist du heute 28 Jahre alt. Ja. Das Ganze liegt ja dann noch gar nicht so lange zurück. Da sind krasse Sachen passiert in deinem Leben. Wie geht es dir heute? Ich habe es nie verarbeitet. Also ich habe es mal ungefähr ein Jahr später versucht, da bin ich auch vor einer Psychologin gegangen, aber ich hatte keinen Draht zu dieser Frau und habe es dann einfach wieder gelassen. Und dann gab es auch keinen neuen Anlauf? Nein. Hast du einen Freund? Im Moment, ja. Du hast einen Freund. Kannst du mit dem eine Sexualität leben, die dir Spaß macht? Bedingt, also es wird immer besser. Also danach hatte ich dann auch Beziehungen gehabt, es wird, wie gesagt, aber auch vor kurzem, das ist das Blöde, weil die vorige Beziehung, da ist nichts passiert, also dass nicht irgendwie Situationen hervorgerufen worden sind in mir oder so. Hm. In dieser Beziehung leider ja. Und zum Beispiel ungefähr vor circa 2-3 Monaten waren wir im Auto, hat sich die Situation ergeben, also wir hatten jetzt keinen Geschlechtsverkehr oder so. Hm. Auf jeden Fall habe ich einen Geruch wahrgenommen, den ich so noch nie wahrgenommen habe, aber den ich selber in dieser Situation, als ich 17 war, nicht erlebt habe. Also nicht, das ist das perverse Anführungsstrichen. Also ein Geruch, der dich erinnert hat an das, was früher passiert ist? Nee, eben nicht. Eben nicht? Eben nicht. Einfach nur ein Geruch, der entsteht, wenn man sich sehr, sehr nahe kommt. Das meine ich damit. Mhm. Und da hatte ich ein Ekelgefühl gehabt, wollte einfach nur weg. Mhm. Wie geht denn dein Freund mit der doch dann schwierigen Situation um? Er macht eigentlich das Falscheste. Er weiß darüber Bescheid und hat mich eine Zeit lang wie Watte behandelt. Mhm. Das möchte ich nicht, das will ich nicht. Ja. Ich brauche kein Selbstmitleid, ich brauche auch keine Anteilnahme, brauche ich nicht. Ja. Was brauchst du? Stärke. Ja. Die er wiederum nicht hat. Mhm. Stärke bezogen auf was? Stärke, einfach, dass man sich anlehnen kann. Also wenn es einem einfach beschissen geht, sich anlehnen kann. Verstehe. Und man muss noch nicht mal reden. Mhm. Was glaubst du, was aus dieser Zeit, aus dieser schlimmen Zeit noch so in die heutige Zeit hineinreicht? Was belastet dich sehr? Ja, ist schon etwas passiert. Also ich bin mir nicht sicher, ob es immer darauf zurückzufolgen. Also beziehungsweise zum Beispiel habe ich mich nach der Zeit sehr verletzt. Selbst verletzt? Ja, selbst verletzt. Kann sehr, sehr wohl darauf zurückzuführen sein, ja. Dann hat sich mein Essverhalten arg verändert. Also ich hatte erst relativ viel gegessen. Ich habe meine 5 bis 7 Kilo zugenommen. Ich bin aber nie dick gewesen. Mhm. Und dann hatte ich einen enormen Gewichtsverlust. Ja. Also war ich schon 45, 43 habe ich gewogen. Und das Essverhalten hat sich in der Zeit eigentlich auch nie wieder verändert. Also das heißt, eine Essstörung ist, kann man sagen, hast du? Ja. Ja. Mhm. Verletzt du dich heute auch noch selbst? Nein. Was machst du beruflich? Ich sag mal öffentlichen Dienst. Öffentlicher Dienst. Mhm. Ja. Gab es die Überlegung bei dir, ist das einmal gescheitert damals mit der Psychologin, kann ja passieren, dass du das nochmal angehst? Meine Mutter ist auch eine Psychologin und vielleicht liegt da es auf. Deine Mutter ist Psychologin? Ja. Und deine ja. Mutter hat das geduldet damals? Ja. Unfassbar. Hast du nicht einen unglaublichen Hass auf deine Mutter? Nein. Warum nicht? Weil ich meine, dass noch extremer ist, weil Hass ist ja auch ein Gefühl, auch wenn es ein negatives ist. Mhm. Und in der Hinsicht gar nichts. Mhm. Also sie ist mir egal nicht, aber sie ist halt meine Mutter, Punkt aus, fertig. Also ich habe seitdem, als ich 17 war, sage ich Mama oder so, was sage ich nicht. Ach, Mutter. Das war's. Also man merkt schon die Distanz. Ich würde Sina an deiner Stelle dieses nochmal sehr genau überlegen, ob ich mir nicht doch nochmal Hilfe suche und nochmal einen Versuch mache. Weil ich glaube, dass das so, ja, so groß ist das Problem und so grundlegend, dass ich etwas Sorge habe, dass du es alleine schaffst. Ja, ich meine, ich habe... auch wenn ich es nie verarbeitet habe, es ist ja nicht so, dass es ging jahrelang gut, dann wieder nicht. Ja, aber es ist nicht so, dass ich jetzt zerbrochen bin. Also ich lebe ja. Ja, aber es belastet dich und es beeinträchtigt dein Leben, so wie du es mir gerade ja schon an ein paar Beispielen genannt hast. Meine Psychologin hat dieses Gespräch komplett jetzt mitgehört im Hintergrund. Mhm. Das ist die Sabine heute Nacht. Ich möchte das Gespräch jetzt an sie weitergeben. Mhm. Dann kann sie dich einfach erstmal nochmal grundinformieren, was du tun könntest, welche Art der Therapie vielleicht für dich gut wäre. Mhm. Und dann kannst du ja, so natürlich musst du für dich entscheiden, ob du das annimmst oder ob du es in die Wege leiten möchtest. Ja. Mein Rat wäre und mein Gefühl ist, du solltest das versuchen. Du kannst es, du hast es ja schon mal abgebaut, man kann es abbrechen, wenn es einem nichts bringt, wenn es nichts nutzt. Wäre es womöglich, es hören ja ein paar Leute zu, dass sich wohl Menschen, denen das auch widerfahren ist, die es auch nicht verarbeitet haben, dass man da irgendwie in Kontakt kommt? Ich glaube mal, Sina, das ist eine solche Riesenmasse von Menschen, die... Ja. Also ich sage jetzt mal so, ich glaube, dass der direkte Kontakt zu einem Psychologen sicher sehr gut ist und dass du dann eventuell über Selbsthilfegruppen gehen solltest. Mhm. Ich biete sehr gerne diese Kontaktmöglichkeiten hier an, habe aber hier so ein Gefühl, dass der andere Weg der bessere ist für dich. Wir bereden das mal im Hintergrund nochmal. Gut. Du legst bitte auf und Sabine ruft dich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Max. Max ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Bei mir ist das was ganz anderes als bei meiner Vorrednerin. Ja? Ich bin heute einer Straftat überführt worden. Oh. Und zwar von 2 Polizeibeamten an einem Bahnhof in Deutschland, an einem Grenzübergang. Ein Bahnhof an einem Bahnhof an einem Grenzübergang, oder was? Genau, da ging es um einen BTM-Verstoß bei mir. Also du hast Drogen geschmuggelt? Ja, nicht geschmuggelt, das war ein deutscher Bahnhof, also in Deutschland. Und ich habe das Zeug auch in Deutschland erworben. Was hast du denn erworben? Das war 1 Gramm Bruttogewicht Amphetamin. Amphetamin, ja. zum Schnupfen, also dass ich etwas fit bin. Und dann stand da ein Streifenwagen am Bahnhof, den hatte ich gesehen. Aber ich war mir gar nicht so bewusst dessen, dass ich das nur einstecken hatte. Hm. An welchem Grenzübergang war das denn übrigens? Lichtenbusch, das ist Aachen-Lichtenbusch. Ja, Holland. Belgische Belgien, Grenze. Genau, belgisch, ja. Belgisch-holländische Grenze, genau. Und ja, dann haben sie mich gefragt und als ich meine Taschen leer machen sollte, fiel mir jedenfalls, habe ich das gefühlt, das Päckchen, was ich in der Tasche hatte. Hm. Und dann sage ich, tut mir leid, ich habe leider was dabei. Dann sagen die, ja, schreiben eine Anzeige, haben mich mitgenommen. Hm. Und mich später von dem Grenzübergang wieder zu dem Bahnhof zurückgefahren. Das fand ich eigentlich sehr nett von denen. Ja, so nett ist unsere Polizei. Wo hattest du diese Amvitaminen, das Gramm, das Päckchen denn gekauft? Also, das war in der Stadt irgendwo, wir hatten was getrunken. Und ich war auch schon gut breit gewesen. Und ja, dann sagte jemand, ich hab noch was. In der Stadt, in Aachen oder wo? Genau. Ja. Hm. So, jetzt hast du ein Päckchen Amvitamin. Ist, glaube ich, ein Straftatbestand, das würde man einen Gramm Koks bei sich haben, ne? Ich glaube, das ist ähnlich. Ja, klar, das zählt so ähnlich. Ja. Das sind ja beides harte Sachen. So, und wo? Ja, ist die Anzeige gekommen und dann geht das zur Staatsanwaltschaft. Ja, und bist aber jetzt auf freiem Fuß. Deshalb wird man ja nicht Nee, das ging eigentlich sehr schnell. Das war eine Sache von einer halben Stunde, habe ich da rumgesessen. Also das Ganze ist auf diesem Bahnhof passiert, so habe ich es verstanden. Genau, da standen Bundespolizisten. Ja, und dann haben die dich mitgenommen. Die kamen direkt auf mich zu, als wüssten die schon, was Sache ist. Ja, die haben dich dann mit auf die Wache genommen. Ja, nachdem ich das Zeug rausgeholt habe, da mussten die das ja. Haben die dann auf der Wache oder im Auto noch was Besonderes mit dir gemacht? Gar nichts, da war eigentlich Ruhe. Ich habe nichts gesagt, die Beamten haben auch nichts gesagt und dann ist alles seinen Gang gegangen. Mhm. Und dann haben die Rückweg, ja. Also auf dem Rückweg, da waren dann zwei neue Beamte für die Nachtschicht. Mhm. Ein Mann und eine Frau. Und die Frau sagte, läuft Domian. Und ich habe die aus der Pistole geantwortet, ja, das kommt und ist offenes Thema. Und dann dachte ich, rufe ich heute Abend nochmal an. Was hat die gesagt? Sie hört Domian oder was? Ja. Aha, einfach so, es war so ein Gespräch. Das war ein Thema zwischen den beiden Polizisten, ich war dazu gar nicht gefragt und da habe ich mich da einfach eingemischt, da habe ich gesagt, ja, das läuft von 1 bis 2 und ab Mitternacht kann man da anrufen. Ja, und das waren die netten Polizisten, die dich zurück auf den Bahnhof gefahren haben? Genau, und dazu sind die ja normalerweise gar nicht verpflichtet, mich hatten die schon mal aufgenommen, da konnte ich zu Fuß gehen. Ja, und du hast jetzt die Hoffnung, dass die heute Nacht vielleicht zuhören und du dich bedanken kannst. Ja, genau, das hatten die ja auch noch gesagt, dass sie das hören. Ja, da sagen wir mal schönes, sehr herzliches Dankeschön an die beiden netten, an den einen Polizisten und die Polizistin, ne? Es war ja Mann und Frau, wie gesagt. Genau. Die da, die werden sich schon angesprochen fühlen, die wissen schon, was los ist. So, jetzt hast du eine Anzeige am Hals. Wie geht das weiter? Ja, das geht ja seinen üblichen Weg. Ich habe ja auch noch eine Rechtsschutzversicherung, da werde ich meine schon mal beraten lassen. Aber da gibt es ja im Grunde nicht mehr viel zu verhandeln, nur noch das Strafmaß. Ja, nimmst du oft so ein Zeug? Nee, eigentlich selten. Das war auch, da habe ich richtig Pech gehabt. Ich war mir der Situation überhaupt nicht bewusst. Ja. Ich habe ja auch den Streifenwagen vorher gesehen und ich ging da ganz normal hoch und die kamen direkt zielgerichtet auf mich zu, also als hätten die das gesehen oder gerochen. Also wahrscheinlich waren die schon ganz erleichtert, dass die nicht bei dir mehr gefunden haben und davon ausgehen können, dass du nicht mit dem Zeug handelst, sondern dass du für deinen eigenen Bedarf dir irgendwie besorgt hast. Ja. Dennoch sollte das ein Warnschuss sein, ne? So würde ich das an deiner Stelle verstehen. Das war das letzte Mal, weil das gibt jetzt hunderte Euro Geldstrafe mindestens. Und viele Unannehmlichkeiten. Klar. Ja. Also, Vorsicht demnächst, die Finger davon Absolut. Lassen, Max, und wir freuen uns, dass es so nette Polizisten gibt. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Also tipptopp war das. Super. Gut, dann hoffe ich, dass du da gut aus der Sache rauskommst und wie gesagt, lass es dir eine Warnung sein. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema endlich glücklich. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sehr lange versucht haben, ihr Glück zu finden. Die vielleicht jetzt endlich reich sind, endlich gesund sind, endlich getrennt sind. Was auch immer. Die auf jeden Fall dort angekommen sind, wo sie immer hin wollten und jetzt sagen, ich bin endlich glücklich, ich habe es geschafft. Wenn ihr gerne mit mir darüber erzählen wollt und euch unterhalten wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder mailt oder ruft uns an morgen vor der Sendung unter der bekannten Nummer oder gerne auch während der Sendung. Endlich glücklich, das ist unser Thema morgen, unsere Themennacht. Und jetzt bin ich verbunden mit dem Rüdiger. Rüdiger ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Rüdiger, was geht's bei dir? Ja, mein Problem ist, dass ich im Moment das Gefühl habe, einfach nicht mehr gebraucht zu werden. Du bist erst 51? Ich bin 51. Ich bin seit fast 6 Jahren, also seit 5,5 Jahren allein. Also meine letzte Beziehung war im Sommer 2006 zu Ende. Mhm. Und jetzt seit so ein paar Tagen weiß ich auch im Grunde, dass mein Job nicht mehr wirklich gebraucht wird. Und was machst du? Ich arbeite in einem Kreditinstitut in einer Bank. Auf einer Bank? Ja. Aha. Und ja, die Abteilung, in der ich jetzt seit 16 Jahren bin, die wird im Grunde zerschlagen und wir werden verteilt. Was wir im Einzelnen machen, wissen wir eigentlich noch nicht. Das heißt, du wirst weiter arbeiten können? Ich werde weiter arbeiten können, ja, ja. Aber nicht das, was du gerne machen möchtest oder was du bisher gemacht hast? Das ist schwierig. Also ich mache das im Grunde eigentlich gar nicht gerne, was ich im Moment mache, aber... Du machst es nicht gerne? Doch. Nee, aber es ist das, was mir irgendwo Halt gibt. Ich bin seit 32 Jahren in diesem Betrieb und... Aber du könntest ja sein, in jedem Ende liegt ja auch irgendwie ein Anfang, dass vielleicht da eine neue Arbeit auf dich zukommt, die vielleicht auch absolut okay ist. Rein theoretisch, aber ich meine, die Erfahrung der letzten Jahre zeigt eigentlich, dass mit neuen Dingen eigentlich alles immer schlechter wird. Und so ja. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt auch, dass die Tätigkeit, die ich mache, dass die nicht mehr wirklich wichtig ist in der Bank. Was ist das, wenn du es erzählen magst? Kreditsachbearbeitung. Kreditsachbearbeitung, ja. Aber boomt denn nicht das Kreditgeschäft zurzeit, weil die Zinsen so günstig sind? Eigentlich wirklich überhaupt nicht. Gar nicht, ja, ja. Aber kannst du denn in deiner Stadt oder in deinem Umfeld bleiben? Ehrlich gesagt weiß ich das überhaupt nicht. Wir wissen eigentlich gar nicht, was mit dem Einzelnen passiert, ob wir auf irgendwelche anderen Stellen kommen. Aber ich glaube, mein Hauptproblem einfach für mich ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, jetzt ist irgendwo so mein letzter Halt weg. Mhm. Nun wollen wir mal festhalten, du bist nicht arbeitslos. Das ist ja schon mal, das wäre noch viel schlimmer, wenn die dich jetzt, wenn sie sich rausgeschmissen hätten. Ja, das ist richtig. Wir brauchen sie nicht mehr. Aber ich kann schon verstehen, wenn man so viele Jahre so in einem Job arbeitet, dass dieser Job einem Halt gibt. Andererseits ist es ja auch interessant. Besonderer Halt, weil eben nach meiner Trennung vor 5,5 Jahren, da habe ich ziemlich viele Probleme mit gehabt. Ich muss dazu sagen, mit meinem letzten Freund bin ich auch heute noch sehr gut befreundet. Mhm. Was auf der einen Seite schön ist, was aber auch schwierig ist. Weil es hat Jahre gedauert, bis ich wirklich über die Trennung hinweggekommen bin. Mhm. Und da hat mir so der Job ein bisschen Halt gegeben, obwohl ich meinen Job eigentlich nicht liebe. Ja, das ist ja der Satz. Das jemand verstehen kann. Den wollte ich so mal aufgreifen. Du liebst den Job nicht? Nee, aber trotzdem hat es mir Halt gegeben, weil ich dort das Gefühl hatte, dort braucht man meinen Job, man braucht mich und ich habe eine Erfüllung irgendwo im weitesten Sinne. Du bist seitdem wirklich solo, seit den 6 Jahren? Ja. Keine Affären, gar nichts? Ja gut, Affären, okay. Ein bisschen, aber keine große aber neue Liebe. Aber wo ich sage... Nö, hast du Kinder? Nee. Nee. Mhm. Mhm. Also Einsamkeit ist ein großes Thema, höre ich daraus. Mhm. Was machst du so in deiner freien Zeit? Wenn ich ganz ehrlich bin, nichts wirklich Sinnvolles. Ich hocke einfach zu Hause vorm Fernseher, ich gucke Filme, ich neige dazu, wenn ich besondere Frustphasen habe, in einen Kaufrausch zu gelangen, kaufe mir Dinge, teilweise auf Kredit, bin mittlerweile aber auch hoch verschuldet, weil ich dann wirklich... Echt? Als Bankfachmann auch noch für hoch verschuldet? Mhm. Wie hoch verschuldet? Sind irgendwo 35.000, 36.000 Euro ohne irgendwelchen wirklichen sachlichen Hintergrund. Boah, das ist eine Menge Geld. Ja, da wird hier mal ein Flachbildfernseher gekauft oder ein neuer Computer, weil ich dann irgendwo in Frustphasen neige ich den Kaufrausch. Der Klassiker. Mhm. Dann denkt man, es geht einem kurzzeitig besser. Ja, es geht einem kurzzeitig besser. Man freut sich kurzzeitig an Dingen, die eigentlich wirklich keine Bedeutung haben. Wie wäre es denn, einfach mal dein ganzes Leben in Frage zu stellen? Und nicht nur rumzujammern. Ja. Das hat dir gerade so ein bisschen so einen Beigeschmack. Mhm. Also du bist ein Typ, bist du gesund? weitestgehend. Ich hatte vor 2,5 Jahren einen Herzinfarkt, aber das ist okay, das ist durch. Okay, das ist wieder im Lot. Du bist in Saft und Kraft, du bist gesund, du hast sogar einen Job und sogar einen guten Job und dir wird nicht gekündigt. Ja, aber das mich am meisten wirklich belastet, ist, dass ich niemanden habe, der mich liebt. Natürlich. Obwohl ich meinen Ex-Freund halt noch sehr liebe. Und ich glaube, das ist das, was mich zermürbt. So, da sind ganz viele Baustellen. Also, lass uns zu dem Job was sagen. Siehst doch wirklich vielleicht als Chance, dass du jetzt irgendwas machen kannst, was dir vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß macht als bisher. Wenn's denn nicht so ist, kann man dann immer noch darüber sich beklagen. Es kommt endlich mal ein bisschen Bewegung in den Laden. Ist auch schon ein Unding, dass du seit so vielen Jahren etwas machst, was du eigentlich gar nicht gerne machst. Auch schon frustrierend. So. Ja, aber das Problem ist tiefgehender. Ich habe, als die Trennung durch war, nach 1-2 Jahren, habe ich ein Alkoholproblem bekommen. Aufgrund der Trennung. Ja. Das habe ich durch einen guten Freund wieder in den Griff gekriegt. Der hat mich zum Arzt geschleppt, der hat mich in eine Therapie geschleppt. Ja. Hör mal, und jetzt ich sag ist mein Problem, mein Alkohol bringt. Ich fange wieder an zu saufen. Ja, ich sag mal, respektiere ich zu dir, Junge, obwohl du schon 51 bist. Du lässt dich zu sehr hängen, verdammt nochmal. Das weiß ich. Und ich ja, dann tu was dagegen. Wenn du deinen Freund hast. Ich schaffe es nicht, das dagegen zu tun. Wenn du nach 6 Jahren immer noch da an dieser Liebe rumknabberst und sogar mit dem befreundet bist, hat er wieder einen neuen Freund? Zwischenzeitlich hatte er, das ist inzwischen wieder vorbei. Ja, aber es ist nur eine Freundschaft und du würdest eigentlich gar nicht mehr. Es ist nur eine Freundschaft. So, da ist das doch ein ständiges Martyrium, sich mit diesem Mann zu treffen. Ich würde mich mit dem überhaupt nicht mehr treffen. Tja. Ja. Das Problem ist, die Freundschaft bedeutet mir ja auch was. Ja, aber sie macht dich irgendwie auch kaputt, weil du letztendlich da sitzt und willst was ganz anderes haben und das kriegst du nicht. So, eigentlich müsste da mal ein ganz dicker Strich drunter gemacht werden. Und es müsste auch von dir aktiv bekämpft werden, dieses Gefühl, dass du noch melancholisch dieser Zeit nachtrauerst. Das geht nicht nach 6 Jahren. Das ist, das macht dich, du siehst es ja selbst, das macht dir dein Leben kaputt. Deine ganze Vergangenheit zerstört deine Gegenwart und deine unmittelbare Zukunft. Das ist doch kein Dasein. So, und dann, nun ist es natürlich, je älter man wird, immer schwieriger, sich auf den freien Markt zu begeben, ist mir schon klar, aber tu es. Tu es ganz einfach. Und such dir was Sinnvolles in deiner Freizeit. Such dir entweder ein tolles Hobby oder mach sogar ehrenamtlich irgendwo was Sinnvolles. Und häng nicht stundenlang vor deinem Fernseher und guck dir irgendwelche blöden Filme an. So, das sind ja schon mal eine ganze, ganze Menge Sachen, die man immer anschieben müsste. Du sitzt wie so ein nasser Sack da in deinem Leben und jammerst. Stimmt's? Ja, das stimmt schon irgendwo. Aber ich schaff's allein nicht. Doch, natürlich schaffst du das. Mann, das schaffen so viele andere Menschen auch. Wer soll dir denn helfen dabei? Wer soll dich jemand dann ins Händchen nehmen und dich rumführen? Also allein deine Freizeit neu zu gestalten, das wirst du ja wohl schaffen. Du musst doch irgendwelche Interessen haben. Das müssen wir jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Geh alles mal durch, was dich interessieren könnte, wo du ein Hobby rausmachen könntest, wo du vielleicht sogar mit anderen Menschen zusammenkommst. Nicht vom PC oder sowas, nichts Einsames mit Menschen. Oder geh mal alles so durch, was dich vielleicht ehrenamtlich interessieren könnte, wo du deine Freizeit mit füllen könntest. Es gibt so viele sinnvolle Aufgaben überall. Ich weiß nicht, ob vielleicht in der AIDS-Hilfe könntest du aktiv sein. Muss ja nicht AIDS-Hilfe, ist ja egal. Es kann irgendwas sein. Ich weiß, dass hier alles dominieren ist. So, dann musst du es nur tun. Das sagen mir auch schon Freunde, aber ich krieg den Dreh einfach nicht. Ja, dann sitz da und versauer. Es kommt niemand in dein Haus geflogen und nimmt dich beim Händchen wie ein kleines Kind und führt dich in ein neues Leben. Nie und nimmer. Das musst du schon selbst machen. Und wenn, du hast ja schon Warnschüsse genug hinter dir. Du hast den Herzinfarkt, du bist hast ein alkoholisches Problem gehabt und driftest vielleicht jetzt wieder da rein. Das ist doch furchtbar. Dabei, du brauchst nur ein paar kleine Weichen zunächst mal, ein paar einzelne Weichen verstellen. Vielleicht verändert sich dann schon viel mehr in deinem Leben. Ja, das sagt sich von außen leicht. Ich weiß. Aber ich muss es ja erstmal sagen. Ja. Ich weiß das. Ist mir auch nicht leicht gefallen, die anzurufen. Ja, aber das ist doch schon mal ein positiver, ist doch ein Pluspunkt. Das hast du gemacht. Ich habe es ja noch nicht mal geschafft, zuletzt meinen Freunden zu beichten, dass es mir wieder schlecht geht. Ich gaukel allen vor, mir geht's gut. Kompliment, dass du es jetzt hier gemacht hast und dich auch traust, das zu sagen. Das ist ein erster Schritt. Es ist oftmals wirklich schwierig zu leben. Das ist so. Leben. Manchmal ist es schwer. Manchmal denke ich, es ist überhaupt nicht mehr wert zu leben. Ach. Das ist jammerig. Das ist jammerig. Wenn dein, ja, dein Zu. Dass du sagst, das ist jammerig, aber mir geht es einfach im Moment schlecht. Glaube ich dir ja auch. Und ich will dir ja auch nur zusprechen, weil ich ja glaube, dass die Grundgegebenheiten gar nicht schlecht wären, dass du aus dem Sumpf rauskommst, wenn du nur ein bisschen Initiative zeigst. Und wenn alle Stricke reißen, Rüdiger, dann hole dir für eine Weile eine professionelle Hilfe. Aber auch das ist bedingt, dazu musst du auch eine Initiative ergreifen. Das habe ich schon mal probiert. Ich habe schon mal eine psychotherapeutische Beratung gehabt. Mhm. Wobei da das Problem war, dass ich also, ich sag mal, wirklich wochenlang rumtelefoniert, um überhaupt Termine zu bekommen. Mhm. Dann habe ich einen Termin bekommen, aber zu diesem psychotherapeutischen Berater habe ich nie einen Draht bekommen. Dann versuch's nochmal neu. Ja. Also ich suche ja gerade nur Wege. Ich habe es auch bei der EZF hier bei uns im Ort schon probiert. Das hat relativ gut funktioniert. Das war zu der Zeit, als ich wirklich das Alkoholproblem auf dem Höhepunkt war. Mhm. Und es war im Grunde nur Gespräche. Das aber damals schon sehr gut getan haben. Oder geh zu den anonymen Alkoholikern. Damit du auch unter Leute kommst, dass Kontakte, das, was in die Gänge kommt. Das größte Gift ist, in solcher Situation alleine zu Hause rumzuhängen. Das ist richtig. Das ist ganz schrecklich. Das macht einen kirre. Das merke ich ja jetzt. Herr Rüdiger. Das zieht mich extrem runter, ja. Meine Psychologin gibt dir jetzt nochmal ein paar Beratungstelefonnummer an die Hand. Mhm. Das kannst du ja auch nochmal überlegen, diesen Weg zu gehen. Ja. Aber gut wäre, wenn wir beide uns jetzt verabschieden würden, dass du nur zu mir sagst, ich werde irgendwas machen. Und wenn du dir eine neue psychologische Beratung holst, das wäre auch ein weiterer großer Schritt. Nur mach was. Ja. Ich würde das ja wirklich gerne versuchen. Wie gesagt, ich bin immer an so einem Punkt angelangt, wo ich einfach mutlos bin. So, dann musst du zu einer Beratung. Dann musst du zu einem Therapeuten. Wenn es vielleicht sogar schon ins Pathologische geht, dann musst du dahin zunächst. Aber das musst du machen. Ja? Jetzt ruft meine Sabine, wollte ich gerade sagen, meine Psychologin, die Sabine, ruft dich gleich an und alles weitere. Jetzt wieder auflegen, oder? Genau, du legst auf und wartest, bis sie dich dann gleich anruft. Alles klar, danke, Domian. Viel Glück und gutes Gelingen, Rüdiger. Dankeschön. Gerne, tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr, Jasmin, 41, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Jasmin. Jasmin. Genau. Genau, das steht. Ich habe ja auch schon, das heißt gar nicht Jasmin. Jasmin. Das ist bestimmt ein türkischer oder arabischer Name. Türkischer Name, genau. Ja. Türkisch. Jasmin. Also erstmal vorneweg würde ich gerne der Dame von gestern mein Beileid ausdrücken. Ja. Nur mal so nebenbei. Ja, das war die Dame, wo der Hund gestorben ist. Ja, die war ja ganz traurig. Mein Vater ist vor 4 Jahren gestorben und ich leider heute noch. Ah. Mein Glück war nur, dass ich noch eine zweite Katze hatte und die lebt heute noch. Ja. Gut. Aber so ein Schmerz hält natürlich lange an, wenn man ein Tier verliert. Das ist wie ein Kind. Ja, ja. Das ist wie ein Kind. Ja. Das hat mir auch gestern sehr leid getan. Ich wollte nur mich mitteilen. Ja. So, mein Thema, was ich sagen wollte, ist eigentlich, und zwar sexuelle Freiheit. In einer festen Partnerschaft und trotzdem ausleben zu können und zu dürfen. Ah, du lebst in einer solchen Partnerschaft? Ja, ich habe einen Partner, also mein Mann, also wir sind liiert. Ja, wie lange schon? Seit 2 Jahren. Ja, und ihr gebt euch eine sexuelle Freiheit? Nein, er gibt sie mir. Er gibt sie dir? Das wie? Dein Mann sagt hier... Er duldet das Zähneknirschen. Dass du was machst? Ja, dass ich hin und wieder mal auf Partys gehe und da halt mich austobe. Sag es bloß nicht, dass du auf Gangbang-Partys gehst. Nein, nicht ganz so. Hm. Weißt du, du kriegst nie, das ist immer nur ein Gelaber. Schaff mal wirklich 5 oder 6, 7 Leute an die Backe, dann kneifen sie. Vorher, ey, geil und super, klar auch. Und wenn es dann zur Sache kommt, dann kommen da gerade mal 3 Mokels, ja, dann picken, das ist sagen, dann, ja, dann piep, 3, 4 Stunden, dann sind die alle fertig, ja, und ich stehe da. Aber, toll, super, aber, was jetzt? Okay, diese Art, ohne Scheiß. Was passiert denn da auf deinen Partys, wo du hingehst? Was passiert da? was passiert da? Man guckt Märchenfilme an. Also ich nenne Märchen, also für mich sind es Fairy Tales, ja? Wie? Was? Fairy Tales, also Märchenfilme. Ja, ihr guckt Märchenfilme bei einer Sexparty? Ja, sicher, klar, so nebenbei. Echte oder schweinische Märchenfilme? Du kennst doch den Begriff Heimatfilm. Ja, den kenne ich so, schon. Also, Heimatfilm ist mit Louis Trenker, ja? Genau, ein so, Louis Trenker. Also, für mich sind Märchenfilme, also Fairy Tales auf Englisch, für mich sind Märchenfilme für Erwachsene, also sprich Pornos. Ach so, okay, also so, Pornos, ihr guckt Pornos, ja? Okay. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr guckt Pornos. Ihr guckt keinen Louis Trenker-Film, sondern ihr guckt Pornos. Das hört sich eleganter an. Ja, ja. Gut, aber es ist komplizierter. Sag mal, man redet. Ja. Ja. Und irgendwie irgendwann mal, ja, dann. Wie viele Leute sind auf diesen Partys? Drei, vier. Ach so im kleinen Kreis. Richtig. Ja. Weil mehr kommen ja nicht, weil die trauen sich ja dann nicht. Sind das, das heißt, du und drei und vier Männer? Richtig, genau. Ach so, da sind keine Frauen dabei. Ja, ganz, ganz selten mal, aber ich bin so shootenbissig. Ich bin so ein Alpha-Weibchen und ich dulde eigentlich relativ selten eine andere Frau neben mir, vorausgesetzt, wenn sie mir ebenbürtig ist, dann ja. Aber okay. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe keinen Bock hier auf Anlernen. Irgend so eine 20-jährige Skilederin, die hier meint, so, ich bin die geilste, ich bin die hübscheste und die jüngste, habe noch feste Titten und dann ist sie nicht mal rasiert. Bitte. Auf diese Scheiße habe ich keinen Bock und dass ich sie erstmal anlernen muss. Mädel, mach das so, mach das okay. So. Ich meine schon, du bist eine harte Nummer. und dein Mann lässt dich einfach so laufen? Wie gesagt, wir haben uns damals kennengelernt als Taxifahrer, Nachttaxifahrer. Und er hat mich nach Hause gefahren. Und dann haben wir die Nummern ausgetauscht, dann haben wir uns getroffen. Und dann ist es so, eins, zweimal im Monat, es ging ganz langsam. Und ich habe gleich gesagt, Sex, ja. Küssen nicht, keine Beziehung, weil ich hatte nämlich gerade eine ganz, ganz schwere Beziehung hinter mir gehabt, aber eine richtig mordsmäßige schwere Beziehung hinter mir. Lass mich fragen, wie lange wart ihr zusammen, als du zum ersten Mal alleine auf so eine Party gegangen bist? Nochmal die Frage bitte. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen, bis du dann zum ersten Mal alleine auf eine solche Party gegangen bist? Ich war ja schon vorher auf Partys gegangen. Also bist du von Anfang an, während du mit deinem Mann zusammen warst, sofort auch dann weiter auf Partys gegangen? Ja, das wusste ich. Es war ja auch gar nicht geplant, dass wir uns zusammenkommen. Okay, aber ihr seid zusammengekommen, ihr seid verheiratet und dein Mann hat von Anfang an... Nein, wir sind nur liiert. Okay, ihr seid liiert. Aber dein Freund hat von Anfang an gesagt, gewusst und er hat gesagt, okay, du kannst da weiter hingehen. Ja. Wie oft gehst du dahin? Zweimal im Monat. Aber du hast mit deinem Mann auch normalen Sex, sag ich mal. Was ist normal? Naja, also ohne jemand anderen dabei. Nein, also Silvester war ich, also Silvester habe ich das erste Mal mit meiner Freundin mitgenommen. Ja. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich bi und er war das erste Mal dabei. Und dann lief aber nichts zwischen den beiden, sondern nur zwischen ihr und mir. Okay, aber meine Frage war, ihr schlaft auch alleine miteinander? Wir schlafen nur allein zusammen. Okay. War der Mann schon mal mit auf so einer Party? Nein. Das ist auch völlig ausgeschlossen? Ja. Ist er nicht eifersüchtig auf dich, wenn du da die Sau rauslässt und es krachen lässt? Ich denke schon, auf jeden Fall. Ich denke schon. Er leidet schon. Also ich weiß. Würdest du es ihm auch erlauben, wenn er sagen würde, ich will sowas machen? Ja, muss ich ja wohl sagen. Aber es würde mich fuchsen. Ich würde die Wände hochgehen. Warum brauchst du das? Warum reicht dir dein Mann nicht aus? Weil mein Mann, wie soll ich das ausdrücken? Jeder Typ hat eine andere Art beim Sex. Zum Beispiel habe ich einen, der ist total brutal, brutal anal, ja. Und den sage ich öfters mal ab, wenn es mir gerade nicht so gut geht, ja. Weil dann, heute bitte nicht, ja. So, also weil ich einfach weiß, weil der ist brutal. Also das heißt, du willst eine Vielfalt der Sexualität willst du haben? Ja, aber mein Mann ist dir nicht genug. Wenn er das würde wollen, selbst wenn er es lernen würde, ja, das passt nicht zu ihm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist es so, dein Mann ist dir nicht genug? Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Partys und meinem Mann, würde ich mich für meinen Mann entscheiden. Mhm. Klar, mhm. klar, auf jeden mhm. Fall. Weil erstmal haben wir haben reichlich Sex, wir haben guten Sex. Mhm. Und okay, mehr muss ich jetzt nicht sagen. Also, aber wenn du das Gefühl hast, dass er das mal so eben hinnimmt und dass es ihm schon wehtut, warum machst du es denn dann? Ich war früher noch schlimmer, ja? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ja, nee, aber je mehr Freiheit er mir, also je mehr er mir erlaubt, desto weniger mache ich. Mhm. Verstehst du? Ja, aber du könntest du könntest ja auch sagen, okay, es tut ihm weh, ich merke das, ich lasse es ganz sein. Warum tust du das nicht? Weil ich von Anfang an gesagt habe, von Anfang an, von da an, also wo wir uns kennengelernt haben, ich bin so und so drauf. Ich bin Insomnia, ich komme aus Berlin, Kit-Tat-Gängerin, Swingergängerin. Mhm. Ich bin so und so drauf. Weil, jetzt muss ich doch ganz kurz, ich fasse mich ganz kurz. Christian, bitte verzeih, ich fasse mich ganz kurz. Ich hatte einen Mann kennengelernt im Zeherclub. Mhm. Stell dir mal vor, im Zeherclub. Da war ich in der Sauna und habe mich gleich und hatte mich mit drei Männern vergnügt. Mhm. Dann kam er. Wer? Ich kenne ihn mal, den du kennengelernt. Ich kenne ihn Stresshausen, ja? Ich will keinen Namen sagen. Mhm. Ich habe mich halb über Kopf in ihn verliebt, er mich auch. Ich habe innerhalb von 3 Monaten meine Wohnung aufgegeben, meine Möbel verkauft, verschenkt, verscherbelt, ja? Bin zu ihm gezogen, wurde schwanger, dann nach Fehlgeburt, Gott sei Dank, sage ich heute. Das war aber alles vor deinem jetzigen Partner. Ah ja, und weil ich dachte, ich hatte früher ein Sausi-Brausi-Leben und jetzt werde ich anständig. Also, und der hat mich tyrannisiert und mich von der Polizei abführen lassen. Ich bin im Obdachlosenheim gelandet. Also du bist schon... ich merke schon, du bist eine völlig krasse Nummer. Ich will mich einfach nicht mehr einschränken lassen. Verstehe. Jetzt bist du 41. Ich hab's von Anfang an gesagt. Jetzt bist du 41. Du gestattest mir die Frage zu stellen. Du bist 41. Hast du das ganze Leben so heftig gelebt? Ich bin hyperaktiv. Das heißt, ja, du hast das ganze Leben mit Tausenden von Männern geschlafen. Nein, ich habe erst mit 26 Jahren meine Neigung erst kennengelernt. Deine Neigung? Welche Neigung? Naja, zum Fetisch, zum SM, verstehe. Zu dieser Szene hat zum Gothic, zu diesem ganzen. Ja? Naja. Hast du ein Kind? Nein, zum Glück nicht. Um Gottes Willen. Ja. Ich habe eine Katze, und das ist auch ein Kind. So, jetzt hast du mich angerufen. Warum hast du mich eigentlich angerufen? Weil ich einfach mal der Menschheit, die Leute, die zuhören, einfach mal sagen wollte, oder meine Einstellung sagen wollte. Weißt du, für mich, genau, ich habe dir was aufgeschrieben. Weißt du, was ist Treue? Treue ist mit einem Partner zusammen mein Herz. Auf eine Party, also eine normale Party, keine Sexparty, die ich mache. Also du wolltest mal ein bisschen Werbung auch für so ein Lebensmodell machen. Stimmt das? Die meisten Menschen machen das doch heimlich und leiden darunter. Ja, aber, dein Freund leidet ja auch darunter. Aber komischerweise fährt er mich zu meinem Geliebten. Ja, ich weiß nicht, was mit deinem Mann da los ist. Also, wir haben jetzt mal einen Einblick genommen in dein sehr ungewöhnliches... Ich bin stressig, ich weiß. Bitte? Ich bin stressig, ich weiß. In dein sehr ungewöhnliches Leben. Ich freue mich, dass du einen so netten Partner hast, aber überstrapaziere es nicht, sondern wenn du einen guten Typ hast, dann musst du den auch hegen und pflegen und du hast dich ja schon gut ausgetobt, also würde ich dann den Schwerpunkt schon auf die Beziehung legen, wenn ihm daran gelegen ist. Und meine Liebe, weißt du, was wir jetzt machen? Was? Jetzt verabschieden wir beide uns. Schöne Grüße nach Berlin, alles Gute. Danke auch. Tschüss. Ja. Ciao. Schöne Grüße an Christian. Tschüss. Tschüss. Christian ist mein Regisseur im Hintergrund, damit ihr wisst, wer gemeint ist. Hier ist um 1.43 Uhr Dirk. Dirk ist 36. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dirk. Über was reden wir beide? Ja, wir reden darüber, dass meine Frau und ich, wir haben ein großes Problem. Das ist 16 Jahre alt, ist unser Sohn. Mhm. Er ist seit 2 Jahren Schulschwänzer. Schulschwänzer, seit 2 Jahren. Schulschwänzer, ja, genau. Dann hat er die Schwester mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hat die Frau geschlagen. Wie alt ist die Schwester? 10. Oh. Ist jetzt im September 11 geworden, war aber zu dem damaligen Zeitpunkt 10. Er hat das Kind mit der Faust ins Gesicht geschlagen? Genau, ja. Er hat das Kind verletzt? Ja, so ein bisschen einen blauen Fleck gegeben an der Wange. Da ist dann auch eine Anzeige gelaufen von unserer Seite aus. Gegen den eigenen Sohn? Gegen den eigenen Sohn, ja. So leid es einem auch immer wieder tut. Da, wie alt war der Sohn da in dem? 15. Wie geht denn dann so eine Anzeige aus? Mit einer Woche Dauerarrest. Mhm. Und dann kam er wieder in die Familie? Nee, er kam nicht mehr in die Familie. Er hat dann im Oktober hier wieder randaliert letztes Jahr. Dann ist er irgendwie rausgegangen, wie auch immer. Er wollte wohl zu Freunden und hatte eine Softair-Pistole bei. Und hat also Moment, er kam dann doch wieder zurück in die Familie? Nein, nein, er ist im Dezember in die Dauerarrest gegangen letztes Jahr, also jetzt vor 4 Wochen. Vom 12. bis zum 19. Dezember war eine Woche Dauerarrest angesagt. Ja, und dann? Und jetzt lebt er seit Oktober in einer außerhäuslichen Betreuung, sprich in einer Wohngruppe. Da kriegen sie das Problem auch nicht im Griff. Dann hat man ihn für eine Woche dort beurlaubt, weil er zum Beispiel aus dem Fenster uriniert hat, vor der Chefin mit der Faust gestanden hat. Ja, dann hat man ihn von dort für eine Woche beurlaubt, hat dann gesagt, gut, dann gehst du in eine Jugendschutzstelle, wo du dann eine Woche mal nachdenken kannst. So hat angekommen, hat das 2 Minuten ausgehalten, ist dann flüchten gegangen, hat sich dann in unserem Aufenthaltsort aufgehalten, obwohl es, sag ich mal, 20 Kilometer weg war. Hat dann hier von einem Freund von ihm BTM-Tabletten bekommen, die unterm BTM laufen. Was war das? Was war das konkret? Für ADS-erkrankte Patienten irgendwie Medikinet-Tabletten, hat da 20 Stück von genommen, musste dann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort hat man dann gesagt, gut, die Kinder- und Jugendpsychologin hat gesagt, alles klar, dann machen wir doch mal lieber eine Einweisung in eine Psychiatrie. Jetzt ist er da 1,5 Wochen gewesen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und hat man ihn heute auch rausgeschmissen, weil er wieder die Schule verweigert. Da hat man ihn rausgeschmissen? Ja. Ich meine, da ist er nun wirklich der Ort für Problemfälle. Ja, ja. Wie ist denn das? Das verstehe ich nicht. Wie ist das erklärbar? Ja, die sagen, die können mit ihm nicht arbeiten. Und wo ist er jetzt? Unter diesen Voraussetzungen, ja, jetzt ist er wieder in seine Wohngruppe zurückgegangen, aber da, so wie es aussieht, nach Rücksprache heute, wird er da wohl nächste Woche rausfliegen und dann wird es ein sogenanntes Straßenkind, wie das Jugendamt das dann auch immer hinstellt. Ne? Das heißt, ihr wollt ihn auf keinen Fall zurückhaben? Wir können nicht. Weil? Wir können nicht. Wir wissen auch, vom Herz her sagen wir, ja, wir können, aber vom Verstand her sagen wir können nicht. Der hat hier in eine Wände mit Messer reingestochen, der hat einen Tisch kaputt getreten, der hat die Schwester geschlagen, der hat die Frau geschlagen. Wir sind selber schwerbehindert, wir können auch nicht so, dass wir sagen, viele sagen auch, die Freundin von meiner Frau sagt jetzt, wenn du nicht schwerbehindert wärst, dann wird der nicht so ausrasten. Aber ihr seid beide schwerbehindert? Ja. Was für eine Behinderung habt ihr? Ich habe Multiple Sklerose, sitze im Rollstuhl, bin erblindet und meine Frau hat Dickdarmkrebs. Da haben sie vor 10 Jahren den Dickdarm entfernt. Ach du Himmel. Und dann habt ihr so ein Problemkind an der Backe. Ja. Wie erklärst du dir das? War der Junge früher auch schon kompliziert, als er jünger war? Nein, nein, leider nicht. Das ist, sag ich mal, angefangen durch falsche Freunde vor 2 Jahren. Dann haben sie ihm gesagt, schwänz mal die Schule, das ist cool. Trink mal eine Pulle Whisky, das ist noch besser. Da hat er dann auch im Koma gelegen. Man musste ihn 2 Mal wiederbeleben im Mai letztes Jahr. Macht ihr euch denn dennoch irgendwelche Vorwürfe nach dem Motto, wir haben etwas falsch gemacht in der Erziehung? Ja, wir fragen uns immer, ob wir was falsch gemacht haben, aber alle bestätigen uns, wir haben nichts falsch gemacht. Also selbst mein Vater sagt, Dirk, du hast nichts falsch gemacht. Von meiner Frau, die Freundin, sagt, ihr habt nichts falsch gemacht. Und auch das Jugendamt, man hört immer vom Jugendamt, ja, sie haben nichts falsch gemacht, sie haben uns frühzeitig um Hilfe gebeten. Aber dann frage ich mich, ob die nicht irgendwas falsch gemacht haben. Also eine rundherum sehr schwere und bedrückende Lage für euch. Ja, meine Frau hat heute Abend auch wieder hier gesessen und geweint. Und das heißt, ihr müsst euch quasi oder habt euch quasi von eurem eigenen Sohn verabschiedet. Ja, ich sag mal vom Verstand her ja, vom Herz her nein. Natürlich, ich verstehe. Ja, ich habe auch am Freitag, wir waren am Freitag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Dennis, du hast mich so oft angelogen. Ich sage, aber ich glaube dir trotzdem, dass du das schaffen möchtest und auch schaffst, aber... Ja, er schafft es irgendwie nicht. Wie äußert er sich denn, wenn du mit ihm so klar redest? Also er redet ganz vernünftig, sag ich mal. Er sagt, er möchte es schaffen, aber er braucht Hilfe, er schafft es nicht. Und das ist dieses Problem. Man kann ihn eben nicht beim Händchen nehmen, im Unterricht neben ihm sitzen und sagen, Dennis, jetzt mach deine Aufgaben, die der Lehrer dir stellt. Ich bin immer noch ganz, ganz baff, dass die Psychiatrie ihn rauskomplimentiert. Weil deren Aufgabe wäre es doch genau, ihn zu knacken. Ja, er hat eine diagnostizierte Sozialphobie und das ist halt das Problem. Diese Schule hat eben, diese Klasse hat 36 Kinder, wo er im Unterricht sein müsste. Mhm. Und das schafft er nicht. Er sagte heute auch wieder zu mir am Telefon, sagt er, Papa, ich schaff das nicht. Gibt es Momente, wo du denkst, ach, dann nehme ich ihn doch wieder zurück? Ja, klar, aber wie gesagt, man muss ja auch mal an die Kleine denken, mit 11 Jahren, sag ich mal, die Frauenhilfe hat uns letztes Jahr auch gesagt, also wenn gar nichts geht, wenn das Jugendamt das Kind, den Dennis, nicht rausholt, dann müssen wir die Kleine, die Marina und ihre Frau rausholen und dann müssen sie mit dem Sohn alleine leben. Mhm. Weil de facto besteht wirklich die Gefahr, dass er was Schlimmes machen könnte. Genau. Er könnte etwas ganz Schlimmes sogar machen, in der Wut, im Wahn. Ja, ja. Ja. Mhm. Das ist aber sehr traurig, das kann ich mir gut vorstellen, zumal ihr selbst ja dann noch sehr betroffen seid durch euer eigenes Schicksal, da so hilflos zuzusehen, dass der Junge vielleicht obdachlos wird und ein Straßenkind wird. Ja, und das ist, was einem so wehtut. Ne? Ich sag mal so, viele sagen, ich als Vater verstehe das vielleicht nicht so wie eine Mutter, aber mir tut das genauso weh. Ne? Natürlich, natürlich. Und auch das Jugendamt hat keine Idee, was man machen könnte. Nein, die sagen, man kann kein Kind festnehmen und zwingen, da zu bleiben irgendwo in der Wohngruppe. Er sollte eigentlich noch weiter weg. Er sollte 130 Kilometer von hier weg. Und da hat man gesagt, komm, geh dahin. Da hast du dann auch die Schule direkt auf dem Gelände, wo die Wohngruppe ist. Mhm. Da hast du dann hinter eine Möglichkeit, eine Lehrstelle zu haben, weil die haben dann da so verschiedene Werkstätten, wo die dann, sag ich mal, die Kinder in eine Lehrstelle geben können. Das wollte er nicht. Und daraufhin hat das Jugendamt halt gesagt, wir können ihn nicht zwingen und auch nicht festnehmen oder an der Heizung festketten oder sonst was. Also es ist abzusehen, dass er irgendwann in absehbarer Zeit im Jugendknast landet und da muss er dann bleiben. Ja. Und das müsste man erstmal als Eltern verarbeiten. Das muss man erstmal verarbeiten, ja. Also du hast ja dann, so davon gehe ich jetzt aus, an dem, was du geschildert hast, mit vielen Fachleuten schon gesprochen und mit allen möglichen Ratgebern auch. Ja, aber man wird immer von den Fachleuten im Grunde alleine gelassen. Ne? Und das ist das, was die Frau immer zum Weinen bringt. Ne? Ja, schon, aber so wie du es gerade geschildert hast, ist denen dann ja auch mehr oder weniger die Hand gebunden. Ja. Wobei die Frage mit der Psychiatrie immer noch ein bisschen offen ist für mich. Also er war im Mai schon mal in der Psychiatrie, da haben sie ihn auch nach 2 Wochen rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, er verweigert alles, er arbeitet nicht mit. Und dann hat das für die natürlich keine... Ich meine, gut, dann haben es vielleicht andere Kinder wirklich nötiger oder die Hilfe wirklich in Anspruch nehmen möchten. Dann sage ich mir auch, dann sollen die natürlich kriegen. Ne? Das heißt, ab sofort sitzt ihr da zu Hause bei euch und ihr wisst, dass der Junge vielleicht in ein paar Tagen auf der Straße ist. Ja. Das ist hart. Ja, wir haben das im August mitgemacht, als er hier die Schwester mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, hat er von der Polizei einen 10-tägigen Wohnungsverweis gekriegt und wir wussten, der Junge treibt sich immer nächtelang oder die 10 Tage nachts draußen rum. Ich meine, gut, er macht das vom Prinzip aus, er macht die Nacht zum Tage, er geht hier durchs barrierefreie Fenster nachts, wenn wir geschlafen haben, wo er noch hier gelebt hat, ist er dann nachts durchs Fenster abgehauen, das Fenster stand dann die ganze Nacht auf und... Also, dir ist natürlich klar, dass ich da nun wirklich keine Idee habe, was man da machen könnte. Du wolltest das wahrscheinlich auch nur mal so erzählen. Ja, klar. Was ich aber auf jeden Fall mache, ich möchte auch nochmal, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht hat die ja eine Idee, vielleicht hat auch noch der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer eine Idee, was man machen könnte. Dann bitte ich um schriftlichen Bescheid über domian@wdr.de. Das könnte ich ja anbieten, mehr weiß ich nicht. Das wäre super. Ja, das ist vielleicht ein kleiner Strohhalm. Vielleicht kommt ja irgendein Hinweis noch, der euch doch noch ein bisschen helfen könnte. Mhm. Lieber Dirk, bitte leg du auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay, alles klar. Dir und deiner Familie alles Gute wünsche ich. Danke, dir darf ich bitte ein Autogramm haben. Du sagst gleich meiner Psychologin deine Anschrift. Okay, alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Endlich glücklich. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sehr lange für etwas gekämpft haben oder sich bemüht haben, gebaggert haben. Endlich glücklich, vielleicht endlich reich, endlich gesund, endlich getrennt, vielleicht auch endlich raus aus der Familie. Was auch immer. Es gibt natürlich 1000 Möglichkeiten, weswegen man glücklich sein kann. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ihr Glücklichen, morgen, dann meldet euch doch bitte per Mail schon mal unter domian@wdr.de oder ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen und gerne dann auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Unser Thema morgen, endlich glücklich. Jetzt habe ich den Oliver hier und Oliver ist 31. Guten Morgen. Morgen. Oliver, also zu dem gerade genannten Thema, da hätte ich eine Idee. Gerne. Und zwar gibt es da so ein Programm für schwer erziehbare Jugendliche. Stimmt. Ja, die werden... Stimmt, fällt mir jetzt, wo du es sagst, natürlich, ja. Sag du. Sowas. Die werden dann halt ins Ausland befördert, Spanien, Teneriffa. Sieht man ja manchmal im Fernsehen sogar als Dokumentation, sowas. Ja, wie sagt meine Tante, die macht sowas. Die hat jetzt auch gerade den Jugendlichen an der Hand. Mhm. Das sind dann meistens 3, maximal 4. Ja. Und im Idealfall dann 1, 2. Super Idee. Und ja, dann werden die da versucht gerade zu rücken. Wäre noch eine Möglichkeit. Geben wir natürlich sehr, sehr gerne an den Dirk weiter. Wenn nicht diese Möglichkeit auch schon besprochen wurde mit dem Jugendamt, ich halte das fast für möglich. Aber egal, wir geben es auf jeden Fall weiter gleich. Ich guck mal, das ist der letzte Ausweg, weil es nicht, nicht kostenintensiv ist. Ja, genau, genau. So, jetzt aber zu deinem Thema. Ja, mein Thema. Wie soll ich sagen? Kurzfassung: Trennung, Nervenzusammenbruch, Scheidung. Nervenzusammenbruch deinerseits? Meinerseits, ja. Mhm. Das ging alles ziemlich schnell. Letztes Jahr hat meine Frau mich verlassen. Nach wie vielen Jahren? Also wir waren 11 Jahre zusammen. Wow. Davon waren wir knapp 2 Jahre verheiratet und 3 Wochen vom Hochzeitstag vom zweiten, als wenn ich sagt, jetzt ist Feierabend. Ja, so mit einem flüchtigen Bekannten durchgebrannt. Ja. Also wir waren im Grill gewesen beim Kumpel. Den hat sie dann mal kennengelernt, ich natürlich auch am selben Tag. Ja. 2 Wochen später ist er dann bei dem in der Küste gelandet und ausgezogen. Habt ihr Kinder? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Ja. Das war jetzt, wann ausgezogen ist sie genau wann? Also im Juli, das hat, wie gesagt, Montag ging es dann los und Donnerstag war sie weg. Im Juli letzten Jahres? Ja. Mhm. Ja. So, dann habe ich natürlich versucht zurückzuholen und. War nix. Nee, war nichts. Die will nicht. Die will nicht. Mittlerweile ist er dem auch schon los. Der hat sie vor die Tür gesetzt. Bitte? Der hat sie vor die Tür gesetzt. Mhm. Ja. Aber ja, trotzdem will sie nicht weg, will sie nicht zurück zu dir. Nee. Das hat sie also ganz klar gesagt. Wir haben es versucht nochmal. Aber ich war noch nicht so weit gewesen, weil es mich halt noch völlig mitgenommen hat, völlig fertig gemacht hat. Warum will sie dich dann nicht mehr? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Gut, das hat mir so erklärt, also sie war damals 16 zusammengekommen bin, ich war 19. Mhm. Und seitdem hat sie halt nie wieder einen anderen Mann gehabt. Mhm. Du auch keine andere Frau? Nein. Nee. Nicht. Und sie hatte Lust auf einen anderen Mann? Na, auch sie hat sich irgendwie unterdrückt gefühlt von alles und jedem. Von dir? Kann ich mir nicht vorstellen, aber scheinbar dann auch. Obwohl eigentlich nichts gemacht hat in dieser Hinsicht, dieses Gefühl vermitteln könnte. Und da hat sie gesagt, jetzt ist sie für sich da, sie will für sich stehen jetzt und hat quasi die Freiheit für sich entdeckt und das ist dann der Grund gewesen. So, nun könnte man ja sagen, das ist nun traurig so geendet, nun ist es aber so und man arrangiert sich damit. Aber das kannst du nicht? Das kann ich nicht, nee. Also, das heißt, du hängst immer noch der Sache nach? Naja, jetzt... Ja, eigentlich ja. Mhm. Da ging es auch so weit, dann, dass ich dann im Oktober nicht mehr konnte. Dann nach dem Zusammenbruch gehabt, habe ich dann freiwillig einweisen lassen. Oh. Ja. Um mir auf, weil ich gehofft habe, da dann auch Hilfe zu kriegen. Aber dem war nicht so. Man hat dann im Bus da gesessen und hat vor sich hin vegetiert und nach einer Woche durfte man wieder gehen. Seht ihr euch denn eigentlich oft? Jetzt nicht mehr, nee. Nee. Also ich habe jetzt den Kontakt jetzt auch abgebrochen, unterbunden jetzt. Ja, aber das ist doch schon mal ganz gut, ein guter Schritt. 3 Wochen ist die Scheidung und dann ist, ich hoffe, dann ist Feierabend. Aber dann ist doch eigentlich alles schon mal ganz gut eingefädelt. Das heißt, jetzt musst du nur das auch durchziehen, dass du sie nicht mehr siehst und dass du innerlich dann halt auch die, ja, diese Zeit versuchst abzuschneiden in dir. Leichter gesagt als getan, ich weiß, aber... Das wäre eben, das kriege ich nicht, beim besten Willen nicht gebacken, irgendwie kriegst du den hin. Ich muss immer wieder an die Zeiten zurückdenken, an wie die Wesen ist. Aber du kannst ja dieses Ende doch auch immer gut vor Augen führen. Das war ja nun alles andere als schön. Das zerstört doch die eine oder andere romantische, melancholische Erinnerung an die Zeit. Ja, das ist der. Bitte? Ich kriege Freiheit nicht inne. Also ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht abstellen. Ja, aber dann geht nicht, gibt's nicht. Ja, ich weiß, aber... Da muss man sich am Riemen reißen. Man kann sich natürlich ständig und ständig und ständig immer wieder in die Zeit versetzen. Man kann aber auch sich zwingen, daran nicht immer zuzudenken und vielleicht auch zwingen, an die schlechten Seiten zu denken. Und das hilft einem, Abstand zu gewinnen. Oliver, ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, ich höre schon. Aber so sinngemäß habe ich dir schon gesagt, was ich sagen will. Mehr wäre da gar nicht gekommen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir gutes Gelingen und schaff die Trennung. Mental. Ja. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüssi. In der Technik heute Nacht Christoph Gellert und morgen heißt unser Thema, wie ich schon sagte, endlich glücklich. Ein Uranus Live, ein Uranus Fernsehen. Bis dahin. Ciao.